deine Arme. Ich verpass dir, Bitch, nen Leberhaken. Deine Homies stehen drumrum und sind besorgt wie Hehlerware. Bitch, ich bin ein Egomane. Steige aus dem neonfarbenen Lamborghini mit der Anmut eines Leoparden. Meine Lines gehen unter die Haut, so wie Heronadel. Ich lass Playboy-Hasen für ne kleine Handvoll J-Joe blasen. Wie Demokraten, ich bleib allein, Herrscher. Ihr wollt keinen Ärger, denn ich ficke auf den scheiß perverser Kleingärtner. Und der Rest der Szene will den Thron wieder. Kein Plan, was die wollen, die stehen wohl neben sich wie Klonkrieger. Big Boss, ich bin jede dieser Hosts nieder, denn ich bin King und führe das Game, so wie früher das Leben eines Dope-Dealers. Majo, Banger-Musik, Schwängers die Era und frag mich, wann wird mein Sex-Head mit Rihanna publik? Ey, und deine Bitch ist behaart wie Chewbacca. Ich klatsche den Zugschaffner und verteile in drei Waggons sein Blutplasma. Arrogant, Dominanz, unterwegs mit Tunnelblick. Wir haben den Dschungel, die Klettrümmern, die 300 Bitch. Faustkampf-Bonus, Saurier-Dokus, fressen oder gefressen werden. Raubtier-Modus, denn wir haben den Tunnelblick. Wir sind es mit 100 Chicks, ihr seid anders als wir, denn wir haben den Tunnelblick. Guck, wie wir im Benz über Nuttensöhne drüberfahren. Majo und Kollege, frustulöse Übernahme. Du hast da so einen Homie, dessen Texte super fett sind. Ein bunter Hund, dem Untergrund vernetzt wie U-Bahn-Strecken. Der kann fresh wie Tupac rappen, doch kommt halt leider nur schwer in die Gänge. So wie fette Stewardessen, ja sicher, klar, mach mal weiter einen auf Storyteller. Währenddessen hol ich weiter Scheine rein wie Rockefeller. Ich komm mit Bangern, die wie die Wehrmacht marschieren. Du bist nur ein kleiner Spanner, der zu nackten Kern masturbiert. Und wenn du nicht grad dein Fernglas polierst, träumst du davon, wie du mit deinem Traummann an einem Strand auf einem Pferd galoppierst. Ich hab die Air Max poliert und bin immer noch derselbe. Nur meine Doppelbizepspose hab ich perfektioniert. Yo, ich bin so breit wie Kimbo Slice. Du sagst, dass das eigentlich nicht sinnvoll sei. Doch ich train hier Beine nicht, Flamingo Style, Pimp for Life. Player, mich wollen Weiber küssen. Ich mach Seitensprünge wie dein Bodyguard bei Sniper-Schüssen und Drive-By-Schüssen, die ich auf dich ansetze. Ey, ich komm auf keine Tanzfläche, weil man mich für'n Schläger hält wie Sandsäcke. Ich zieh die Pump-Action, denn du tanzt mich ab, wie wenn zwei verdammt fette Kampflespen Schlamm catchen. Ey, du bist, wenn der Mac kommt, hilflos. Das hat sogar deine Frau geschnallt wie Strap-on-Dildos. M.A.J.K. zum Meister der Massenpsychologie. Unterteilen Menschen in Klassen wie Rassenideologie. Arrogant, Dominanz, unterwegs mit Tunnelblick. Wir haben den Dschungel, die Klettrümmern, die 300 Bitch. Faustkampf-Bonus, Saurier-Dokus, fressen oder gefressen werden. Raubtier-Modus, denn wir haben den Tunnelblick. Wir sind es mit 100 Chicks, ihr seid anders als wir, denn wir haben den Tunnelblick. Guck, wie wir im Benz über Nuttensöhne drüberfahren. Majo und Kollege, muskulöse Übernahme. Blendend wie ein Blitzschlag, brenne so wie Giftgas. Kickbomb, ich pöbel rum wie Kennex im Gerichtssaal. Fixter, ein tödliches Ende ist ihr Schicksal. Ich will sie nicht mal löschen, wenn sie brennen mit nem Pissstrahl. Geh zur Misswahl und klär die Gewinnerin. Du kaufst deinem Baby einen wertvollen Fingerring. Fällst dann auf die Knie, um ihr einen Antrag zu machen. Wir gehen los, um mit der Pumpgun in den Landtag zu platzen. Und da alle wegzuballern. Du kommst mit Schreckschussgunnern. Ich mach Straßensound wie ein Presslufthammer. Zeig deiner sexy Mama meine Briefmarkensammlung. Und sie ist happy wie Kids in der Spielwarenhandlung. Komm mit Skimaske, Handschuhen und Beretta in dein Haus. Stecke dir den Lauf mit nem Lächeln in dein Maul und drück ab, wie deine Freunde Schutzgeld an uns. Ey, ein Blick auf unsere Muskeln. Du Schwuchtel verstummst, Alpha-Tier. Yeah. Hier durchtrennt dein Hals kapiert. Ja, ich weiß, es ist nicht schön. Aber Gewalt passiert, da hat doch Crow sich mit anzufreunden. Ich bin kein Bambusbäumchen, doch hab was für sein Panda-Mäulchen. Yeah, runter auf die Knie. Reißverschluss auf. Wir regieren Deutschrap mit eiserner Faust und Ausländerbonus. Draufgänger-Modus, Faustkämpfer. Du kriegst blaue Flecken wie ein Globus. Arrogant, Dominanz, unterwegs mit Tunnelblick. Wir haben den Dschungel, die Klettrümmern, die 300 Bitch. Faustkampf-Bonus, Saurier-Dokus, fressen oder gefressen werden. Raubtier-Modus, denn wir haben den Tunnelblick. Wir sind es mit 100 Chicks, ihr seid anders als wir, denn wir haben den Tunnelblick. Guck, wie wir im Benz über Nuttensöhne drüberfahren. Macho und Kollege, muskulöse Übernahme.